mit diesem Lied möchte ich alle grüßen. Weil es jetzt verbrannt ist, wie das Barbie. Es war sauber bei der Chance. Die Welt liegt mir zu Füßen. Ich tue, das ist vorbei. Ich schieß heute nicht vorbei. Auf dem Parmalower Nario.